Hallo und herzlich willkommen zu der Kurzfolge von Ach. Aber halt, Moment, sagt mir nicht, wir probieren neue Formate aus. Ja, Dominik hat was Schönes sich ausgedacht, und zwar, warum nicht unser altbekanntes Format, aber mit der Community zu machen. Und so trägt er jetzt sozusagen das Zepter weiter und verantwortet diese wunderbare Show mit dem Namen Dominik. Hä? Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich find's auch geil, dass du das jetzt so anteaserst. Dominik hat echt überlegt, was er Neues Kreatives machen kann. Und das, worauf er gekommen ist, dass er den gleichen alten Käse einfach jetzt mit anderen Leuten macht. Moment, arbeitest du nicht im Marketing? Ist vor allem, es ist niemals, everything is a remix. Und außerdem muss ich dir mal ehrlich sagen, dass dieses neue Format, in Anführungszeichen, ja neulich schon mal mit fantastischen Zuschauern und Zuschauerinnen, Teilnehmern und Teilnehmerinnen von der Achterrasse passiert ist. Und auch diesmal haben wir wieder drei fantastische Gäste. Und zwar einmal die Ladies First, die fantastische Vanessa. Hallo. Den fantastischen Olli. Hallo. Und den fantastischen Tobi. Hi. Und es wird diesmal so sein, dass wir jetzt Folgen aufnehmen und ein Optimierungsmaßnahme diesmal. Es kriegt quasi jeder seine eigene Folge gewidmet und darf, muss aber nicht auf eine provozierende "Wer bist du eigentlich?" Frage von mir zu Beginn antworten. Das wird super. Es klingt viel verwirrender, als es ist, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe tatsächlich eine A-Folge jetzt hier, würde mal anfangen, und dann ist in der nächsten Runde ist dann der Kollege Weißmann dran, und dann prügeln wir uns drum, wer die dritte vorträgt, ob das dann wieder ich bin oder ob der Herr Kraus auch noch eine hat aus seinem mannigfachen Repertoire, das die fantastische Hörerschaft uns zugetragen hat. Ich habe mich jetzt gefragt, ob du da komplett drüber weggehst, dass ich auch da bin, oder wenn ich schon kein so ein schönes Adjektiv kriege wie die anderen, ob ich wenigstens Erwähnung finde in deiner Vorstellung. Der joviale Jürgen. Oh, das Was ist gibt's mit freundlicher als andere Dinge. Adjektive mit J, das klingt wie eine Kategorie bei Jeopardy. Ja, die Leute weichen dann meistens auf Reime aus. Also sie machen dann keine Alliteration, sondern einen Reim, und das geht selten gut für mich aus. Okay, alles klar. Eine Person, für die hoffentlich das Leben bisher immer gut ausgegangen ist, ist die Vanessa. Und liebe Vanessa, willkommen, dass du hier bist, und schön, dass du da bist. Wie du im Vorgespräch mitbekommen hast, findet Jürgen, dass es eine gute Idee ist, dass ich dir eine provozierende Frage stelle. Jetzt bin ich gespannt. Ich versuche jetzt aus deinem Lacher herauszulesen, wie viel Provokation du verträgst und wie viel nötig ist, dass du mich verklagst. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal provozierend fragen: Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du hier die einzige Frau bist? Ich könnte dir Geschichten erzählen. Ich wusste, dass es an der Schlagfertigkeit scheitern wird. Man macht sich immer so viele Gedanken, was man vorab sagt und dann, wie cool man sein wird. Ich freue mich, das Zepter hochzuhalten. Das Zepter der Frauenschaft, ja. Fantastisch. Genau. Ich denke, du bist eine Frau, mehr muss man nicht von dir wissen. Wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle noch andere Dinge. Du hast mitbekommen, ich soll provozieren, ja. Ich bin eigentlich nicht so. möchtest du noch etwas über dich teilen? Weil, wie wir beide wissen, bist du so viel mehr als nur ein tolles Geschlecht. Ja, danke. Nee. Geil. Das ist die einzig richtige Antwort auf diese Frage. Also das mit den provozierenden Anfangsfragen müssen wir nochmal üben. Ich möchte mich auch hiermit offiziell schon direkt entschuldigen. Und fangen mit dem ersten Hinweis auf eine Person, die es zu erraten gilt, an. Mit der expliziten Bitte an den Herrn Weißmann, dass er es nicht nach den ersten zwei Hinweisen schon löst, sondern den anderen auch eine Chance gibt. Und ich möchte euch aufrufen, seid nicht schüchtern, selbst wenn ihr denkt, es ist irgendwie eine doofe Frage, stellt sie. Oder keine Ahnung. Ich glaube, das Schwierigste, was ist quasi einfach reinzuquatschen, und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. So, und bitte. Ich wurde 1954 in Wittmund geboren und hatte mit einer Frau zwei Söhne. Also 1954 ist meine Mutti tatsächlich, nein, mein Papa ist geboren 1954. Ist das eine vollständige Aufzählung? Der was? Mit den ich Söhnen? Mit einer Frau zwei Söhne. Das lässt viel Raum für Interpretation. Ja. Und es gilt weiterhin, dass diese Person nicht mehr unter uns weilt. Das ist tatsächlich nach wie vor der Fall. Wir haben ja viele Regeln, auf die wir bisweilen pupsen. Aber in dem konkreten Fall ist diese Person bereits verstorben. Und ich muss sagen, seltener Fall, dass ich die Person kenne und geschätzt habe und es schade fand, dass sie verstarb. Falls ihr Hinweis 2 bei Google Maps eingebt, seht ihr, dass Wittmund in Ostfriesland liegt. Oh Gott, und ich habe vergessen, ein S zu lesen. Gepackt. Es ist ein Ostfriese. Also Otto lebt ja, glaube ich, noch. Der macht einen neuen Film. Hinweis 2a. Otto heiße ich übrigens nicht. Ernsthaft? Geil, wie eine komplette... Ja, tatsächlich, er hat es antizipiert an dieser Stelle. Kudos an dieser Stelle an den Lukas, der uns diese Folge geschickt hat. Schon vor einiger Zeit. Du hast es richtig antizipiert, ja. Es wäre jetzt schlimm gewesen, wenn der in der Zwischenzeit verstorben wäre. Also nicht bloß, weil dann großartiger deutscher Comedian von uns gegangen wäre, sondern auch, weil dann der Hinweis nicht mehr geklappt hätte. Das ist absolut richtig, ja. Moment, Otto ist der gleiche Tobias? Wollte auf Verdacht schreiben. Ist das der gleiche Tobias, der heute hier mit da ist? Lukas, habe ich gesagt. Habe ich Tobias gesagt? Lukas. Habe ich Tobias verstanden? Ich bin verwirrt. Alte Testament. Drittens, ich absolvierte eine kaufmännische Lehre. Berühmt wurde ich aber wohl eher als einfacher, in Anführungszeichen, Marktschreier. Ah, wie heißt denn der Pferdearzt? Was? Ah, ja, der. Es gibt dieses Was hat tatsächlich auch in meinem Kopf stattgefunden. Was? Dieser Einrenker? Ja, so. Dieser Einrenker, der Knochenbrecher. Ja, ist der tot? Ja. Keine Ahnung, ich glaube schon. Der ist vor ein paar Jahren gestorben, ja. Der ist tot. Ehrlich? Oh mein Gott. Tamer Hanke oder so heißt der, glaube ich. Aber offenbar ist es der nicht. Nee, der ist es tatsächlich nicht. Aber wie der Film immer so schön sagt, schöner Gedanke. Ist das der Typ, der den Spruch erfunden hat, ich lege noch eine Forelle obendrauf? Das klingt nach einem echten Hamburger Fischmarktschreier und nein, der ist es auch nicht. Okay. Hat derjenige mal irgendwann Aale verkauft? Das steht hier nicht. Philipp, du darfst übrigens was sagen, die ersten zwei Hinweise sind vorbei. Ja, du wirst. War ja ein Torfstecher. Nein. Auch das ist nicht überliefert. Warte Sekunde. Er sprach im Konjunktiv über die Erhaltung von Schenkungen. Das war der Satz, der ihn oft ankündigte. Was? Nein. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Aber wenn, dann war es so verschwurbelt, das ist hier nicht so deutlich rauszulesen. Okay. Viertens, nach meiner Ausbildung war ich zunächst bei einer Plattenfirma tätig. Schallplatten oder Fußboden? Ich werde das ignorieren und direkt zu Punkt 5 weitergehen. Hallo? Warum denn Fußboden-Plattenfirma? Naja, so platteln, das sagt man doch, wenn man fließt. Okay, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gesagt, aber vielleicht bin ich auch der Einzige. Wie viel Fliesen hast du in deinem Leben schon gelegt? Du kennst die Antwort. 5. Ja, eben drum. Ja. So eine. 5. Aber eine große. Obwohl ich selbst gerne und laut redete, wollte ich ein Amt übernehmen, in dem ich hätte Politiker zum Schweigen bringen können. Also das erkläre ich an der Stelle vielleicht, weil das bringt euch der Auflösung kein Deut weiter. Er bewarb sich als Kandidat für die Wahl zum Bundestagspräsidenten bei der SPD. Der Bundestagspräsident darf gemäß § 36 Politikern im Bundestag unter bestimmten Voraussetzungen das Wort entziehen. Aber dafür kann man es ja nicht einfach so bewerben, da muss man doch ewig lang im Bundestag für sitzen. Also wenn es die Person ist, von der ich immer noch denke, dass sie es ist, dann hat die damals einen Antrag gestellt, dass sie da reinkam. Also du musst einen Antrag stellen, dass du dich zur Wahl stellen darfst. Und ich glaube, die Person wäre angekündigt, also nein, wir können im Nachhinein sagen, und das wäre ihr Bundespräsident gewesen. Ja, und ich kann mich nur wiederholen, so fühlt sich's an, wenn man so gar keine Ahnung hat und Philipps schon wieder erraten hat. Aber ich habe noch keinen Namen gesagt. Jetzt ist die Frage, ob der Rest mit draufkommt. Ich denke die ganze Zeit an Komiker, weil ich bei Ostfriesland so automatisch an Komiker denke. Das ist so blöd geframed schon. Alles. Okay, ich überlasse. Aber denk doch mal lieber an Wein. Weinreisende? Warum denn Wein? Das kapiere ich nicht. Sechstens, auch ist es von Wittmund nicht weit in die Niederlande. Ein holländischer Akzent war jedoch nicht mein Markenzeichen, sondern der meines Partners. Ich weiß. Vanessa weiß es! Walter Freiwald. Jawohl. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Wuhu! Wer? So viel zum Thema, was können die Frauen? Tja, das ist sehr gut. Das habe ich nicht gesagt. So, wir wollen mir nicht die Worte im Mund verdrehen. So. Ich gratuliere. Vanessa, jetzt darfst du, ich habe mindestens ein Wer im Hintergrund gehört. Jetzt darfst du mal kurz erklären, für was der Walter Freiwald berühmt geworden ist. Der war bei Preis. Der Preis, das heißt dieser, wie nennt man das denn? Der Produktanpreiser? Co-Moderator. Ja, Co-Moderator. Eine RTL-Sendung aus den 90er Jahren, die immens populär war mit Harry Weinfort quasi als Host der Sendung. Und der Kollege Freiwald hat dann über die Jahre hinaus in diversen TV-Formaten noch sehr viel Präsenz gehabt. Unter anderem mit Oliver Kalkofe auch sehr, sehr viel gemacht. Und Dschungelcamp kann auch sein. Aber Tobi und Olli haben, glaube ich, ganz große Fragezeichen über ihm im Kopf gerade. Kann das sein? Jetzt weiß ich, wer es ist. Ich wusste nicht, dass der tot ist. Oh, also, dass er erklärt, aber Vanessa weiß ich es. Dass du es jetzt so empfindest. Ich habe jetzt nicht so an dem gehangen, aber es ist halt trotzdem immer wieder interessant, wer so alles stirbt und man kriegt es nicht mit. Ja, das ist tatsächlich. Ich werde irgendwann emotional so weit sein, dass ich eine Folge über Anthony Bourdain mache. Siebtens, um einer möglichen falschen Berichterstattung in den Medien den Wind aus den Segeln zu nehmen, kündigte ich meinen Tod selbst auf Twitter an. Das ist tatsächlich sehr geil, weil der Lukas hat hier den Tweet dazu auch verlinkt. Ja, sehr, sehr witzig. Wer hat seinen Nachruf selber, der Feuerstein, gell, Jürgen? Mhm. Das war sehr witzig. Achtens, in den 90er Jahren hörte man mich als Stimme aus dem Off in vielen Wohnzimmern der Bundesrepublik, die Vanessa hat schon vollkommen richtig gesagt, als Co-Host von Der Preis ist heiß. Neuntens, wenige Jahre vor meinem Tod war ich in diversen fragwürdigen Fernsehformaten zu sehen und pries unter anderem günstigen Technikramsch an. Doch, zehntens, in meiner früheren Sendung wurde nicht gleich offen über Preise geredet. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Doppelpunch an Hinweisen. Er hat Pearl TV unter anderem moderiert. Also Pearl, dieser Ramsch-Katalog, die hat mal ein Fernsehformat völlig zu Recht vergessen. Ein Format oder ein Sender? Nein, also Format, glaube ich. So, also Fernsehformat. Elftens, denn damals war meine Devise, der Preis ist heiß, mein Name ist Walter Freiwald. Soll ich mal gerade noch was sagen? Ich wusste auch nicht, dass Herbert Feuerstein tot ist. Oh nein! Das schockiert mich, das jetzt ernsthaft ein bisschen mehr sogar. Der Feuerstein hat seinen eigenen Nachruf verfasst. Sehr, sehr cool. Du musst meinen Twitter-Account folgen, da habe ich das damals sehr abgefeiert. Ich folge deinem Account, aber ich glaube, ich muss mehr Aufmerksamkeit schenken. Oh Gott. Wer sagt das mit Dirk Bach? Ja, das weiß ich. Das klingt nicht so, als wenn du es traurig fändest. PS, danke an Jürgen für die vegetarische Bratwurst. Ich hoffe, er hasst mich nicht zu sehr dafür. Was? Mhm. 27.12.2020. Jürgen hat es offensichtlich schon vergessen. Komplett. Ja, alles klar. Vanessa, ich feiere das gerade ultra, dass quasi die Folge, die quasi deine Folge ist, dann auch von dir gelöst wurde. Applaus dafür. Wuhu. Kennt jemand die Tele5-Serie, wo Harry Weinfurt mit Jörg Dräger, Frederik Meissner und noch so einem, den ich nicht kenne, auf dem Jakobsweg wanderte, moderiert und kommentiert Alter, von Karl Dall? Allem, was mich amüsiert. Moderiert von Karl Dall, wie geil. Ja, als Reiseführer und Kommentator ist Karl Dall dabei. Lese ich gerade auf Wikipedia, das ist ja der Hammer, das will ich sehen. Ja, vor allem, ich stelle mir nur ein. Wollen wir hier übernachten? In Herberge 1, 2 oder 3? Und die ganzen Leute ausdrücken 2, 2, 3, 3, 2. Wann haben die das denn gefilmt? 2019 dann, oder? 2016. Ich guck mal, ob das irgendwo läuft. Das finde ich großartig. Ja, danke. So, und dann hören wir uns gleich wieder. Und bis alle, dann, die zu Hause zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt warte doch mal, ich habe es bestimmt gleich gefunden. Du kannst doch jetzt den Leuten diese Informationen nicht vorenthalten. Ja, das stimmt natürlich. So lange warten wir noch. Okay, es heißt Old Guys on Tour und es ist bei Wer streamt es nicht gelistet. Schade. Dann halt nicht. Tja. Tschüss. Tschüss. Ciao.